الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem einzig ewig Lebenden. Er hat bestimmt und festgeschrieben, dass jedes Geschöpf auf der Erde und im Himmel ein Ende haben wird. Erhaben ist er und stolz ist er und ruhmvoll ist er. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Er hat dafür gesorgt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Himmelsreise durchgemacht hat. Und Allahs Segen sei und sein Heil sei auf allen Gesandten und Botschaftern Allahs und auch auf ihren Gefährten und Freunden, den Gottesfürchtigen und Reinen, und ebenfalls jedem von ihnen, der ihnen folgt, bis an den Tag, an dem wir unseren Herrn antreffen werden. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat für jeden von uns bestimmt, dass er nach diesem Leben ein ewiges Leben führen wird, entweder in den Flammen der Hölle oder in den Gärten des Paradieses. Und so gehört es zur Schwachsinnigkeit, dass der Mensch seine größte Zeit mit dem verbringt, was ihm in diesem Leben nutzt. Und dass er sein Jenseits vergisst oder dass er ihm gegenüber unachtsam ist oder dass er zu kurz tritt, wenn es um das Jenseits geht. Dass er zu wenig Zeit darin investiert, obwohl der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Ich schwöre bei Allah, dass diesseits ist im Vergleich zum Jenseits so, wie wenn jemand von euch seinen Finger, und er zeigte damit offensichtlich auf seinen Zeigefinger, ich schwöre bei Allah, dass das diesseits im Vergleich zum Jenseits so ist, wie wenn jemand von euch seinen Finger in ein Meer tauchen würde, schaut, wie viel Wasser er dann davon mittragen wird. Dieser Hadith hat Imam Muslim in seinem Sahih Werk überliefert. Und Malik ibn Dinar, einer der frühen Imame, rahimahullah, sagte, wenn das Diesseits aus Gold bestünde, das allerdings irgendwann mal zu Ende geht, und das Jenseits aus Ton und Töpferware bestünde, aber ewig ist, dann wäre es die Pflicht für jeden vernünftigen Menschen, die ewige Töpferware vorzuziehen gegenüber die vergängliche, diesseitliche, goldene Welt. Dann sagte er, wie ist es aber dann erst recht, wenn das Jenseits von ewigem Gold ist, das Diesseits von vergänglicher Töpferware ist? Deswegen, liebe Geschwister, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, seine Sorgen waren immer im Jenseits. Er war immer darauf aus, er war immer besorgt, was passiert, wenn wir gestorben sind. Wo wird er hingehen? Nicht nur, wo wird er hingehen, sondern er machte sich auch Sorgen um seine eigene Ummah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen hat er auch diese Ayat im Koran Karim durchlebt und verinnerlicht, als er einmal folgende Ayat aus dem Koran Karim las. Und es geht in dieser Ayat um ein Zitat über Jesus alayhi salatu wassalam, der am Tag der Auferstehung, ihm wird folgende Frage gestellt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen, hast du etwa zu den Menschen gesagt, nehmt mich und meine Mutter zu einem Gott neben Allah? Und Jesus alayhi salatu wassalam wird das natürlich abstreiten und niemals das zugeben, dass er so etwas gesagt hat. Und dann macht er ein letztes Bittgebet und spricht: O Herr, wenn du sie bestrafst, so sind sie deine Diener. Und solltest du ihnen vergeben, so bist du der Allmächtige und der Allweise. In diesem Moment, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ayat gelesen hat, hob er seine beiden Hände und sprach: O mein Herr, meine Gemeinde, meine Gemeinde. Er machte sich Sorgen um seine Nachkommenschaft und begann zu weinen. Und in diesem Moment sprach Allah: der Allmächtige und Ruhmvolle, O Jibril, geh zu Muhammad, obwohl dein Herr es am besten weiß. Geh und frag ihn, was ihn zum Weinen gebracht hat. Daraufhin kommt Jibril zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er fragt ihn und antwortet ihm und kehrt zu seinem Herrn zurück und teilt es ihm mit, obwohl Allah es am besten weiß. Daraufhin sagt Allah, O Jibril, geh noch einmal zu Muhammad und sag ihm, wir werden dich hinsichtlich deiner Gemeinde zufriedenstellen und wir werden dich hinsichtlich deiner Gemeinde nicht traurig machen. Wir werden dich hinsichtlich deiner Gemeinde, zu deren du entsandt worden bist und die dir gefolgt sind in Wort und Tat, wir werden dich hinsichtlich ihnen zufriedenstellen. Und so wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam glücklich sein am Tag der Auferstehung. Solange du zu dieser Gemeinde gehörst, zur Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was es allerdings bedeutet, zu seiner Gemeinde zu gehören, werden wir aus der folgenden Überlieferung erfahren. Meine lieben Geschwister, als der Prophet alaihi salatu wasallam selbst gepredigt hat, alles was er gesagt hat, waren Hadithe. Alles, was er gesagt hat, ist per Definition ein Hadith. Deswegen gibt es eigentlich nichts Besseres, als dass wir ihn, alaihi salatu wassalam, sprechen lassen. Und so berichtet uns Al-Bara ibn Azib, er sagte, wir sind einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wegen eines Begräbnisses eines Mannes der Ansar hinausgegangen. Als wir beim Grab waren, wurde er noch nicht in sein Nischengrab gelegt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß sich dann hin, und wir um ihn herum, als ob auf unseren Köpfen Vögel wären. Das ist eine Beschreibung für die Ruhe und ihre Aufmerksamkeit, die sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam entgegengebracht haben. Und daraus schließen wir, dass der Mensch in jeder Sitzung, in der Allahs gedacht wird, in jeder Sitzung, in der die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelesen werden, sich so zu verhalten hat. Und dass wir befinden uns jetzt gerade in solch einer edlen Sitzung. In seiner Hand, sallallahu alaihi wasallam, war ein Stock, mit dem er in den Boden ritzte. Er machte diese Bewegung wie eine Person, das ist die Bewegung eines Menschen, der nachdenklich und besorgt ist. Dann hob er seinen Kopf und sprach zwei oder dreimal, such Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Und er sprach, er hört, der Verstorbene, er hört wirklich die Trittgeräusche, wenn sie sich abwenden, und zu ihm gesagt wird, du, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? In einer Überlieferung heißt es, und zwei Engel kommen zu ihm und lassen ihn aufrecht sitzen, dann sprechen sie beide, wer ist dein Herr? Dann sagt er, das heißt der Gläubige, den Allah gefestigt hat, mein Herr ist Allah. Denn liebe Geschwister, in diesem Moment, in dem du Geschöpfe siehst, die du dein Leben lang niemals gesehen hast, Geschöpfe siehst, die du dir nicht vorstellen kannst und gewaltiger sind, als dass man sie dir beschreiben könnte, in diesem Moment wird dir deine Zunge im Hals stecken bleiben vor Angst und du wirst niemals ein Wort über die Lippen bringen können, wenn Allah Azza wa Jal dich nicht festigt. Dann sagen sie, was ist deine Religion? Und er sagt, meine Religion ist der Islam. Dann sagen sie, wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Und er wird sagen, es ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und stellt euch vor, der Engel würde an dieser Stelle aufhören und nicht weiterfragen. Dann würde jeder Mensch durchkommen, der einfach nur das gemacht hat, was seine Eltern und seine Vorfahren gemacht haben. Denn Allah berichtet uns im Koran über manche Leute, die einfach nur gesagt haben, wir haben die Religion unserer Väter vorgefunden und so haben wir ihnen einfach darin nachgeeifert. Und deswegen fragen die Engel, nachdem sie diese drei Fragen gestellt haben, woher weißt du das? Woher weißt du, dass dein Herr Allah ist? Und woher weißt du, dass Muhammad der Gesandte ist? Und woher weißt du, dass der Islam deine Religion ist? Er sagte, ich habe das Buch Allahs gelesen und daran geglaubt und es für wahr gehalten. Ich habe das Buch Allahs gelesen, er hat gehandelt. Und ich habe daran geglaubt, dass es die Worte Allahs sind. Und ich habe Tasdiq gemacht. Tasdiq bedeutet es für wahr halten, indem man dementsprechend redet und dementsprechend auch handelt. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist mit der folgenden Aussage Allahs gemeint im Koran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah festigt diejenigen, die glauben, in Surah Ibrahim 27. Dann ruft jemand vom Himmel, dass mein Diener die Wahrheit gesprochen hat, breitet ihm einen Teppich des Paradieses aus und öffnet ihm eine Tür zum Paradies und gebt ihm etwas vom Paradies zum Bekleiden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu diesen Menschen gehören lassen. Dann nimmt er ihre frische Luft und guten Geruch wahr. Sein Grab wird ihm dann, soweit sein Blick reicht, ausgeweitet. Und dann berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns über den ungläubigen Menschen, den wir inshallah ta'ala vielleicht ein anderes Mal erwähnen werden. Aber liebe Geschwister, du musst wissen, dass du und ich, jeder von uns, wird entweder zu dieser Kategorie von Menschen gehören oder zu der anderen Kategorie von Menschen gehören. Es gibt keine dritte Kategorie. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, das, was ihr jetzt mitgeteilt bekommen habt, ist die Aussage des Propheten der Barmherzigkeit. Das ist einer seiner Namen, sallallahu alaihi wasallam. Er ist der Prophet, der Herr der Welten, des Herrn der Welten. Er ist derjenige, der, als er solche Worte gesprochen hat, wie wir gerade gehört haben, geweint hat und seine Augen getränt haben. Er hat, sallallahu alaihi wasallam, es verdient, der Führer der Menschheit zu sein. Und er hat es verdient, die hohe Rangstufe bei Allah, die gelobte Rangstufe zu erlangen. Und er hat es verdient, die große Fürsprache einzulegen. Und ich bitte Allah, azza wa jal, dass wir von seinen Fürsprachen profitieren werden. Meine lieben Geschwister, wer den Propheten liebt, er soll ihm folgen und er soll ihm gemäß handeln. Und dazu gehört eine ganz einfache Sache, eine ganz einfache Sunna-Handlung, die wir sehr häufig vergessen am heutigen Tag. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Sunan Nasa'i und anders, er sagte, der beste Tag ist der Freitag. An ihm wurde Adam erschaffen. An ihm wurde Adam, ist Adam gestorben. Und an diesem Tag findet der Stoß in das Horn statt. Und an diesem Tag werden die Geschöpfe in Ohnmacht fallen. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, deshalb sprecht an ihm häufig den Segensgruß über mich aus. Denn sprecht an diesem Tag häufig den Segensgruß über mich aus. Denn eure Gebete, eure Salah über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, eure Gebete werden mir vorgelegt. Eure Gebete werden folgen. Und wer von uns möchte gerne, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am Freitag die gleiche Anzahl an Gebeten vorgelegt wird, wie an jedem anderen Tag, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina.